Holleridi-dudel, du. Du dödel die. Holleridu-dödel, du. Du dödel die. Im ganzen Satz. Es wird Zustände geben wie im Irak oder wie in Afghanistan. Danke, NATO. Danke, Herr Sarkozy. Danke, Herr Cameron. 1, 2, 3, 4, 5. Niemandsland. Kontrabanda FM 91,4. In Barcelona. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Podcast www.niemandsland.kontrabanda.org. Niemandsland. Niemandsland. Guten Morgen, es ist Samstag. Wir begrüßen wieder alle Hörerinnen und Hörer von Kapstadt über New York, Tokio, Paris, Berlin und Swasiland. Eine neue Sendung beginnt. Es ist Samstag, der 27. August 2011. Die Hitzewelle scheint ein bisschen abgeflaut zu sein. Guten Morgen, Gordon. Ja, hallo. Du bist zu Besuch hier in Barcelona. Ja, genau. Wie gefällt dir die Stadt? Ja, die Stadt ist fantastisch und ich könnte weiterempfehlen, dass man hier nochmal hinreisen sollte, auf jeden Fall. Die Hitzewelle haben wir ja nun überlebt, ne? Die letzten Tage, die hatten es ja in sich, oder? Ja, genau. Man rannte praktisch von einem Schweißausbruch in den anderen. Genau, den ganzen Tag unterwegs gewesen und es wird immer heißer und heißer und man fragt sich, wann es regnet. Wie lange wirst du noch bleiben hier in der Stadt? Bis Mittwoch, dann fliege ich wieder heim. Ja. Und hast du dir schon was Interessantes angesehen? Ja, ich war im Aqualand, dann war ich auch noch im Schiffswartmuseum und es war ziemlich interessant. Mhm. Strand auch ein bisschen gemacht? Genau, am Strand 3 Stunden gelegen und natürlich verbrannt. Ja, ich habe dich gesehen, du hattest einen sehr roten Rücken, trotz Faktor 50, ne? Oder hattest du den vergessen auf dem Rücken? Ja, trotz Faktor 50, genau. Gut, die nächsten Tage gibt es noch einiges zu entdecken für dich, deinen Bruder, deine Schwägerin und das Baby, ne? Ihr habt auch ein Baby mit an Bord. Genau. Sollen wir den nicht grüßen? Ja, schöne Grüße an den Ruben. Hallo Ruben, hallo Marissa, hallo Bianca und hallo Leon, vielleicht hört ihr uns gerade. Wir senden euch einen super Gruß hier aus dem Niemandsland drüber. Hey! Wie immer natürlich jede Menge Musik dabei, unser Musikprogramm. Gordon hat mir natürlich auch aus seiner Sammlung, so möchte ich das nennen, einen großen Schatz zur Verfügung gestellt. Den werde ich Ihnen, meine Damen und Herren, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die nächsten Wochen zum Genuss darbieten und auch zum Hören freigeben. Da gibt es also jede Menge moderne Pop- und Folkrockmusik. Auch was Jazziges ist dabei. Es sind hier Namen wie Virginia Jetzt, dann ist da die Elsa Bassange, Frau P. Werner. Hamburger Schule ist auch dabei mit Tomte, Kölschrock mit Bab, dann eine Industriegruppe Angstfabrik, dann der Liedermacher Bernd Begemann, die Gruppe Brockdorf, Chapeau Clark, alte Geschichten von Fehlfarben, Ketka und Jennifer Rostock. Alle mögliche Musik aus der Sammlung Gordon. Vielen Dank, Gordon. Ja, gar kein Problem. Gespendet ans Niemandsland, um die Hörerinnen und Hörer immer auf dem Laufenden zu halten über gute deutschsprachige, deutsche oder auch in Deutschland produzierte Musik. Eine Gruppe, die uns immer sehr gefallen hat hier im Niemandsland, die wir sehr gerne haben und die sich im Laufe der Jahre auch gewandelt hat. Die haben zuletzt ein Album rausgegeben, das ist Unplugged. Das ist die Frau Judith Holofernes und ihre Jungs. Wir sind Helden. Das Lied. Guten Tag. Halleluja und Bohnen, meine Zähne gegen eure zahme Revolution, Visionen gegen die totale Television. Zwar im ausverkauften Angebot die Sonderaktion. Tausche blödes altes Leben gegen neue Version. Ich hatte es kaum zu Hause ausprobiert, da wusste ich schon. An dem Produkt ist was kaputt, das ist die Reklamation. Ich will, ich tausch nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich gebe zu, ich war am Anfang entzückt. Aber euer Leben zwickt und drückt nur dann nicht, wenn man sich wirkt. Guten Tag. Mobiltelefon von Dr. Bessensohn. Sonderaktion. Das ist die Reklamation der ganzen deutschen Nation. Revolution. Die Sonderaktion. Tausche blödes altes Leben gegen neue Version. Ich hatte es kaum zu Hause ausprobiert, da wusste ich schon. In dem Produkt ist was kaputt, das ist die Reklamation. Ich will, ich tausche nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausche nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausche nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausche nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausche nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausche nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausche nicht mehr mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich gebe zu, ich war am Anfang entzückt. Aber euer Leben zählt und drückt nur dann nicht, wenn man sich wirkt. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Langsam aber sicher kommt die Sonne raus. Es war eine recht kühle Nacht dann doch. Es war keine Schwitznacht wie die letzten Tage und Wochen, sondern heute Nacht konnte man bei offenem Fenster ein bisschen frösteln sogar. Eine Neuigkeit. Aber jetzt bricht die Sonne durch die gar nicht so dichte Wolkendecke und es wird wahrscheinlich doch wieder sehr warm. Heute hier im Zentrum von Barcelona. Guten Morgen, Barcelona! Auch die böse Welt ist wach geworden, sie schläft nicht. Ein Blick auf die Medien sagt uns, nichts Gutes passiert im Moment weltweit. Die Topmeldung des heutigen Tages ist natürlich der Orkanalarm in New York, aber auch das explosive Erbe des Colonel Gaddafi. Seit dem Fall des Regimes in Libyen vor ein paar Tagen plündern die Rebellen die Waffenlager Gaddafis. Doch der unkontrollierte Zugang zu den Arsenalen des machtversessenen Despoten, das ist immer der offizielle Ausdruck, früher war er der Freund des Westens, er hat zum Beispiel Berlusconi Reitpferde geschenkt, Gaddafi hatte den goldenen Schlüssel der Stadt Madrid, Gaddafi wurde hofiert, man hat ihm Honig in den Bart geschmiert. Jetzt, wo die Ölkonzerne beschlossen haben, ihn zu stürzen und die NATO beschlossen hat, Gaddafi wegzubombardieren und alle dahergelaufenen Hilfstruppen ihm auf den Hals zu hetzen, da ist er natürlich in den Medien immer der machtversessene Despot. Jedenfalls, dieser machtversessene Despot besaß ein enormes Waffenlager, vor allem aber Boden-Luft-Raketen. Und jetzt bangen sich natürlich unsere NATO-Herren davor, dass diese gefährlichen Hightech-Waffen in die falschen Hände geraten können. Sagen wir einmal, in die Hände von Al-Qaida oder einer islamistischen Terrorgruppe. Das heißt also, nur mit Bombenwerfen auf Libyen, damit reicht es natürlich nicht. Nur Bombenwerfen ist nicht genug, man braucht auch einen Plan. Gut, der Plan ist da. Der Plan ist eben, die Ölgebiete unter Kontrolle zu kriegen. Der Rest kann vor die Hunde gehen, besonders das Volk. Es kommt da zu Ausschreitungen, zu Massenerschießungen, zu Vergewaltigungen, Plünderungen. Es sieht nicht gut aus in Tripolis. Die gefährliche Ware liegt immer noch dort, wo man sie auf einem Spaziergang durch die einzige Machtbasis des libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi in Tripolis entdecken. In dem riesigen Militärkomplex Bab al-Assir, mitten in der Innenstadt, den die Rebellen, die sogenannten Rebellen, jetzt kontrollieren, schlummern hinter einer kleinen Mauer noch tödliche Waffen. Sie liegen in der brennenden Mittagshitze neben einem der unzähligen Wachtürme. Zwei original verpackte Boden-Boden-Raketen vom Typ Milan. Toll. Die kann sich da also jeder nehmen, einstecken, im Internet sich die Gebrauchsanweisung runterladen und dann vielleicht ein NATO-Flugzeug abschießen. Man kann sie gegen Panzer oder Hubschrauber einsetzen. Daneben liegen die leere Verpackungsbox, der Abschusshalterung und die eines Nachtsichtsgeräts. Der heikle Fund scheint nur der Überrest einer der vielen Beutezüge der Rebellen durch die Waffenlager des Despoten im ganzen Land zu sein. Neben den beiden Raketen liegen vier große Boxen, in denen jeweils vier der Raketen lagerten. Bei einer der Rebelleneinheiten, die feiernd mit ihren Pickups und dabei wild durch die Gegend ballern, durch das Gelände rasen, sorgen die Raketen für große Freude. Gott ist groß, rufen die vier Männer und springen aus ihrem Wagen. Sie schultern die Rohre und schmeißen sie auf die Ladefläche des Toyota. Ein vorsichtiger Umgang mit den gefährlichen Waffen, die eine deutsch-französische Gemeinschaftsproduktion sind und weltweit von Dutzenden von Armeen verwendet werden, sieht anders aus. Die Dinger sind ein Geschenk, rufen sie, als der Fahrer Gas gibt. Mit ein bisschen Glück erlegen wir damit heute Nacht noch die letzten Schergen von Gaddafi oder ihn selbst. Naja, der Applaus gilt der Jazzmusik und nicht diesen Ausrufen von den sogenannten Rebellen. In einem riesigen Bunker zeugen leere Holzkisten von der Beute der Rebellen aus den vergangenen Tagen. In den tarngrünen Kisten befanden sich Panzerfäuste russischer Bauart, die die Rebellen seit einigen Tagen stolz bei ihren Fahrten durch die Stadt präsentieren. Die Panzerfäuste mögen nicht neu sein. Den aufgesprühten Lieferdetails zufolge stammen sie aus den 70er und 80er Jahren. Doch sie funktionieren bis heute. Dutzende solcher Lager haben die Rebellen bei ihrem Marsch auf Tripolis aufgebrochen und geplündert. In einem Vorort von Tripolis nehmen sie ein Riesenlager der libyschen Spezialeinheiten ein, in dem tausende moderner Gewehre und ganze Lastwagenladungen mit Munition deponiert waren. Aus der vor Monaten noch schlecht ausgerüsteten Guerilla-Armee ist spätestens seit dem Einmarsch in die Hauptstadt eine gut gerüstete Truppe geworden. Dank natürlich der NATO-Söldner und der NATO-Luftwaffe und der ausländischen Ausbilder. Man weiß, dass private französische Söldnerarmeen in Libyen tätig sind, dass englische Spezialeinheiten in Libyen operieren und wer weiß, aus welchen Ländern noch Privatarmeen da tätig sind. Von Rebellen kann man nur sagen, hahaha. Die Beutezüge, so schreibt der Spiegel in seiner Online-Ausgabe von heute, die Beutezüge mögen die Rebellen bei ihrem Kampf gegen Gaddafi schlagkräftiger gemacht haben. Der unkontrollierte Zugang zu den Waffenarsenalen erfüllt aber schon jetzt Experten in aller Welt mit Sorge. Jeder im Land, diesen Eindruck erhält man, jedenfalls als Beobachter, ist mittlerweile bis an die Zähne bewaffnet und niemand weiß so recht, wie man nach dem endgültigen Sturz Gaddafis die Rebellentruppe wieder entwaffnen soll. Auch hier ist unser Kommentar ein kräftiges Hahaha. Niemand hat Interesse, diese Rebellentruppe wieder zu entwaffnen. Dieses Land ist jetzt ein Markt für die Waffenindustrie für die nächsten 3, 4, 5, 10, 12 Jahre. Da wird sich noch fleißig gegenseitig massakriert, die Ölgebiete sind gesichert, der Rest ist doch egal. Es wird Zustände geben wie im Irak oder wie in Afghanistan. Danke NATO, danke Herr Sarkozy, danke Herr Cameron. Danke Waffenindustrie, das habt ihr also geschafft. Direkt vor der Haustür, vor unserer Haustür hier im Mittelmeer, einen Krisenherd für die nächsten Jahre zu züchten. Über 40 Jahre hat Gaddafi seine Armee mit Milliarden seiner Öldollars aufgerüstet, vornehmlich mit Produkten aus dem Ostblock. Allein 20.000 tragbare Boden-Luft-Raketen befänden sich im Land, das berichtete die New York Times im Juli. Und nachdem Gaddafi vor einigen Jahren dem internationalen Terrorismus abgeschworen hatte, konnte er sich auch bei europäischen Waffenschmieden gegen Geld bedienen. Die von den Rebellen erbeuteten Milan-Raketen stammen möglicherweise aus einem Deal, den Gaddafi noch im Jahr 2010 mit Frankreich abschloss. Das Gesamtvolumen belief sich auf mehr als 160 Millionen Euro. In den Resten des geplünderten Militärkomplexes finden sich noch viele Hinweise auf diese Einkaufstouren. Leere Kisten von modernen G3-Sturmgewehren mit deutscher Lizenz in der Türkei produziert, blaue Pistolenkisten aus dem Hause Beretta oder Bedienungsanleitungen von Smith und Wesson liegen überall herum. Allein von den Pistolen müssen die Rebellen Hunderte, wenn nicht sogar Tausende, erbeutet haben. Doch es sind nicht so sehr die Handfeuerwaffen, die die Experten besorgen. Die Terrorexperten, vor allem im Pentagon, fürchten eher, dass die riesige Zahl an Boden-Luft-Raketen in falsche Hände und im schlimmsten Fall in die von Terroristen geraten könnte. So altersschwach viele der Raketen aussehen mögen, so effektiv kann man mit ihnen Flugzeuge bei Start und Landung abschießen. Der Albtraum jedes Terrorfahnders. Ein anderes Thema ist das Giftgas. 9,5 Tonnen Senfgas sollen in Libyen lagern. Die New York Times schilderte im Juli die mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen in einem von Rebellen übernommenen Depot. Gefüllte Kisten seien plötzlich leer gewesen. Abfahrende LKW würden nicht kontrolliert. Die Rebellen, wer immer das auch sein mag, sie werden immer nur als Rebellen zitiert, sind jetzt zwar besser organisiert, doch ihre Führung ist noch immer chaotisch. Das schreibt der Spiegel. Zudem weiß niemand, was nach dem möglichen Sieg über das Regime passiert und ob die Rebellen später in eine reguläre Armee übergehen werden. Schon vor Monaten gab es allerdings unbestätigte Meldungen, libysche Waffen seien im Tschad und in Mali aufgetaucht. Sie sollen über die südlibysche Grenze geschmuggelt worden sein. Die USA nehmen diese Gefahr offenbar ernst. Die Obama-Regierung gab 1,5 Millionen Dollar an die Mines Advisory Group und eine Schweizer Stiftung, die helfen sollen, Waffenarsenale in Libyen zu sichern. Die Regierung schickte auch Beamte in Libyens Nachbarländer Algerien, Tschad, Niger und Mali, um über Methoden der Grenzsicherung und der Identifizierung solcher Waffensysteme zu sprechen. Zudem bemüht sich die NATO laut dem US-Sender CNN per Luftüberwachung und durch die Geheimdienste, die unkontrollierte Verbreitung der Waffen zu unterbinden. Weniger besorgt scheint die internationale Gemeinschaft über die chemischen Waffen des Despoten zu sein. Über mindestens 9,5 Tonnen Senfgas verfügte Gaddafi vor seinem Fall. Es handelt sich dabei um Reste eines chemisch-biologischen Waffenprogramms, zu dessen Aufgabe er sich 2003 im Zuge seiner spektakulären Wende in der Außenpolitik verpflichtet hatte. Experten gehen davon aus, dass Libyen verabredungsgemäß alle Ausbringungssysteme für das Giftgas verschrottet hat und dass der Einsatz ohne diese Systeme kaum möglich ist. Die Bestände, so jedenfalls eine Expertin gegenüber CNN, würden von der NATO aus der Luft überwacht und seien zudem gut gesichert in unterirdischen Bunkern eingelagert. Ob das stimmt, ist offen. Das Material sei nach bisherigen Erkenntnissen sicher und bewacht. Zudem gäbe es bereits erste Gespräche mit dem Übergangsrat, um die Gefahr zu bannen, so heißt es. Es wird jedoch noch dauern, bis der gesamte Umfang von Gaddafis Waffenarsenal bekannt wird. Noch immer wird spekuliert, dass der Diktator zum Beispiel ein ausgedehntes Tunnelnetz mit Depotfunktion hat anlegen lassen, indem er auch Waffen verstecken ließ. Rebellen stießen bereits jetzt auf gigantische Vorräte, aber nicht nur an Munition, sondern offenbar auch an Lebensmitteln und medizinischem Material. Niemand wird ausschließen, dass es weitere solcher Lager mit gefährlichem Inhalt gibt. Die sogenannte internationale Gemeinschaft wird darauf drängen, dass die Waffenbestände gesichert werden. Aber noch herrscht Chaos im Land und die Spuren vieler Waffen werden sich wohl auf ewig verlieren. Aus Tripolis berichtete Herr Matthias Gebauer in einem Online-Artikel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel unter dem Thema Gaddafis explosives Erbe vom heutigen Samstag, dem 27.08.2011. Die Sensationsmeldung von heute, vom heutigen Samstag. Ein neuer Planet wurde entdeckt. Ist es die lang gesuchte zweite Heimat im All? Astronomen melden den Fund eines Planeten, der Leben beherbergen könnte. Außerdem korrigieren sie die Zahl der potenziell bewohnbaren Himmelskörper nach oben. Allein in der Milchstraße gibt es wohl viele Milliarden. Die Suche nach erdähnlichen Planeten ist das wohl am heftigsten umkämpfte Feld der Astronomie. Zahlreiche Forscher sind auf ihm aktiv. Eifersüchtig beäugen sie die Veröffentlichungen der Konkurrenten. Jeder will der Erste sein, der einen definitiv lebensfreundlichen Planeten findet. Mehrfach wurde bereits die Entdeckung entsprechender Kandidaten gemeldet, doch keiner dieser Funde blieb unumstritten. Das gilt auch für den neuesten Felsbrocken, den Forscher jetzt geortet haben wollen. Der Planet befindet sich demnach im Orbit um den Stern HD85512 und besitzt die 3,6-fache Masse der Erde. Er liegt zudem am inneren Rand der bewohnbaren Zone, also gerade noch weit genug entfernt von seinem Heimatstern, dass Wasser nicht verdampfen würde, sondern in flüssiger Form existieren könnte. Damit wäre die Grundbedingung für Leben erfüllt, schreiben Francesco Pepe vom Schweizer Observatory of Geneva und seine Kollegen in einem Beitrag, der im Fachblatt Astronomy and Astrophysics erscheinen soll. Der Planet namens HD85512b umkreist seinen Stern in einer so engen Umlaufbahn, dass er ihn alle 54 Tage einmal umrunde. Da der Stern aber kleiner und kühler sei als unsere Sonne, könnte der Planet Leben beherbergen. Das aber ist gleich an mehrere Bedingungen geknüpft, wie aus einem weiteren Fachartikel hervorgeht, den Lisa Kaltenegger vom Heidelberger Max-Planck-Institut für Astronomie gemeinsam mit Pepe und dem Schweizer Astronomen Stéphane Udry verfasst hat. So müsste der Planet eine durchschnittliche Wolkenbedeckung von 50% haben, andernfalls würde so viel Sonnenlicht seine Oberfläche erreichen, dass er wohl doch zu heiß wäre für die Existenz von Wasser. Umwabern dagegen zu viele Wolken den Felsbrocken, könnte er eine kochend heiße und lebensfeindliche Welt wie die Venus sein. Zudem betonen Kaltenegger und ihre Kollegen, dass sie nur eine mögliche Version von HD85512b berechnet haben. Die Basis waren Rechenmodelle für eine Atmosphäre, die, wie die Gashülle der Erde, aus Sauerstoff, Kohlendioxid und Stickstoff besteht. Die interessante Frage, ob Planeten mit Atmosphären anderer Zusammensetzungen ebenfalls bewohnbar wären, habe man offen gelassen. Thank you. Knochen und zwei linke Hände. Sechs im Lotto und vier eigene Wände. Flotte Dreier und Bob Vierer. Elf Fußballmeisterschaftsverlierer. Aber nur einen Mond. Es gibt sieben Zwerge und die zehn Tenöre. Alle Neune und die Fischerchöre. Doppelgaragen und Zwillingsmütter. Drei Käse hoch und fünf Meter Bretter, aber nur einen Mond. Du bist mein Mond. Du bist mein Mond. Du bist mein Mond. Es gibt Ballermänner und den Sixpack Bier. Neunmal kluge und beim Skat meistens vier. Zehn Gebote und Polygamie. Doppelmord und Paartherapie. Aber nur einen Mond. Du bist mein Mond. Du bist mein Mond. Zähne und den zweiten Frühling. Blutsbrüder und Radsportdoping. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Dick und doof und zwei bei Calvas. Aber nur einen Mond. Ich hab zwei Augen, zwei Arme, Hände und Beine. Aber zum Glück brauch ich Schönes Lied von Herrn Roger Cicero und Frau P. Werner von dem Album Mondrausch von Frau P. Werner. Du bist mein Mond aus der Sammlung unseres jungen Freundes, der hier im Studio sitzt, aus der Sammlung Gordon. Vielen Dank, Gordon, für dieses Lied. Das hast du mitgebracht. Fantastisch. Gut, meine Damen und Herren, do you speak English, Gordon? Can you speak English? Sprichst du Englisch? Ja, ich hatte 6 Jahre in der Schule Englisch. Zurzeit, dadurch, dass ich das wenig spreche und wenig übe, habe ich es verlernt. Nicht mehr gesprochen, nicht mehr geübt. Gut. In Deutschland gibt es eine Manie, eine Wut sozusagen, Anglizismen zu benutzen. Als ich vor ein paar Jahren nach längerer Zeit wieder mal nach Deutschland reiste, da ging ich zum Bahnhof und da sah ich auf einmal irgendwie so etwas wie Information Point oder sowas. Und da dachte ich, was ist das? Ich wollte einfach nur zur Auskunft. Ich wollte eine Auskunft haben und dachte, Information Point, ist das eine Reklame von einem Hightech-Konzern, die sich da jetzt, dadurch, dass sie den Bahnhof privatisiert haben, sich völlig frech in die Halle gesetzt haben oder was war das? Nein, das war die neue Version von Auskunft, Information Point. Da habe ich mir gedacht, armes Deutschland, Speak German, so heißt das Buch und auch das Hörbuch von Herrn Wolf Schneider, warum Deutsch manchmal besser ist. Da sprechen Herr Michael Prelle und Frau Nina West. Es geht darum, dass, wenn einer wie Wolf Schneider die Notwendigkeit sprachlicher Autoritäten betont und sich dann noch offensiv zu dem Ziel bekennt, die deutsche Sprache von überflüssigen und hässlichen Anglizismen befreien zu wollen, sind die Kritiker schnell zur Stelle. Deutschtümerlei wirft man ihm vor. Doch Schneiders Blick ist differenziert. Er plädiert dafür, die praktischen und längst in unseren Alltagswortschatz übergegangenen Importe wie Job, Start, Team oder Sex von den monströsen oder hohlen Konstrukten zu unterscheiden, die von globalisierungsbesoffenen Werbern, Managern oder Journalisten in Umlauf gebracht würden. Kein Wort ist schlecht, weil es aus einer anderen Sprache kommt, heißt es programmatisch im ersten Kapitel. Aber eben auch nicht automatisch gut, weil es aus dem Englischen übernommen wurde. Eine banale Einsicht, aber an den entscheidenden Stellen hat man sie noch längst nicht verinnerlicht. Hören wir einmal in dieses wundervolle Hörbuch rein. Das ist eine Doppel-CD vom DAV Verlag, im DAV Verlag erschienen. Ich habe sie mir ausgeliehen im hiesigen Goethe-Institut. Und das erste Kapitel gibt die Einleitung zu diesem Thema. Sie hören Speak German, warum Deutsch manchmal besser ist, von Wolf Schneider. Gelesen von Michael Prelle und Nina West. Gibt es noch ein paar Lover für die deutsche Sprache? Leute, die meinen, die Deutsche Bahn hätte nicht dringend den Service Point erfinden, eine deutsche Firma ihre Mitarbeiter nicht unbedingt mit einer Think Vantage Configuration Utility verwöhnen müssen? Teil 1. Worum geht es? Die Diagnose. Kapitel 1. Augenmaß schadet nicht. Rund 60% der Deutschen können gar nicht Englisch. Underdog. Ist das nicht ein Unterrock? So jedenfalls eine typische Antwort auf eine repräsentative Umfrage. Dropout? Wahrscheinlich ein Bonbonautomat. Von den anderen 40% bringen es die meisten über ein gestammeltes Schul-, Disco- und Touristenenglisch nicht hinaus. Und unter den allenfalls 10% der Deutschen, die sich mit ihrem Englisch hören lassen können, geht der modische Anglo-Firlefanz vielen auf die Nerven. Warum hören wir seit 2003 Sat.1 zeigt's allen? Weil der Sender schmerzlich erfahren hatte? Sein langjähriger Werbespruch »Powered by Emotion« war von 67% der Deutschen unter 50 nicht oder aufs Lächerlichste missverstanden worden. Kraft durch Freude, zum Beispiel. Das Unternehmen hatte, von Anglomanie besessen und folglich ohne Augen für die Wirklichkeit, sein Geld zum Fenster hinausgeworfen. Also weg mit allem, was wir aus dem Englischen übernommen haben? Um Gottes Willen, nein. Jede Deutschtümelei, jede Hexenjagd auf Anglizismen wären weltfremd, hinterwäldlerisch und einfach albern. Es geht nur darum, sich zwei schlichten Wahrheiten zu öffnen. Zum Ersten, kein Wort ist deshalb schlecht, weil es aus einer anderen Sprache stammt. Die Wörter Fenster, Balkon und Schokolade haben wir aus Rom, Paris und Mexiko importiert. Und um nichts wären sie uns willkommener, wenn wir sie von den alten Germanen geerbt hätten. Zum Zweiten, auch gut ist ein Wort nicht schon deshalb, weil wir es aus dem Englischen übernommen haben. Dieser zweiten Wahrheit aber bläst in Deutschland der Wind ins Gesicht. Wie also wäre es, wenn wir uns aufrafften, abzuwägen, zu unterscheiden zwischen schönen, praktischen Importen, vor allem den knackigen Einsilbern wie Job, Start, Team, Sex, und solchen, die ein pseudokosmopolitisches Imponiergefasel sind? Welchen Vorteil bringt das Human Resources Department, das in vielen deutschen Unternehmen die Personalabteilung abgelöst hat? Warum muss die Deutsche Post einen Content Management Code System Administrator haben? Manchmal könnte man doch einfach übersetzen. Luther hat damit die deutsche Hochsprache geschaffen. Warum haben die Deutschen sich der amerikanischen Invasion so viel bereitwilliger geöffnet als Franzosen, Spanier, Italiener? Natürlich, weil wir unter dem Desaster der Nazi-Jahre litten. Aber auch, weil es noch nie deutscher Stil war, auf die Muttersprache stolz zu sein. wie es für die Franzosen selbstverständlich ist. Und nicht zuletzt, weil Manager, Modemacher, Werbetexter, weil viele Wissenschaftler, Politiker und Journalisten im exotischen Wortschwall aus New York und Kalifornien die Chance sehen, Weltläufigkeit zu demonstrieren und die simpelsten Aussagen mit einschüchterndem Englisch zu verbrämen. Schön und gut. Nur, wäre es nicht ein Kampf gegen Windmühlenflügel, die Anglizismen anzugreifen, wenn auch nur die albernen, hässlichen, Unverstandenen unter ihnen? Ist es nicht ganz natürlich, dass die Sprache sich entwickelt? Nein. Denn sie entwickelt sich nicht. Aber davon später mehr. Und viele Windmühlen erweisen sich bei näherem Hinsehen als bloße Vogelscheuchen. Übersetzen war immer erlaubt. Die Deutschen sind sogar Weltmeister darin. Was wir brauchen, ist nur dreierlei. Ein Quantum Lernbereitschaft, ein bisschen Fantasie und ein gutes Gewissen. Der hatte keins von dreien, der 2007 in der Süddeutschen Zeitung schrieb: Die Kampagnen für die Reinheit der Sprache sind weitaus weniger Zeichen einer besonderen Liebe zum schönen und passenden Ausdruck, als vielmehr Spielfelder eines nationalen, globalisierungsfeindlichen Ressentiments. Das war ein guter Satz. Insofern, als er ausreichte, um dem Autor den Anstoß zur Widerlegung des Satzes durch dieses Hörbuch zu geben. Sortieren, Gentlemen. Den schönen, den nützlichen, den vielleicht unvermeidlichen Import von dem fremdländischen Unsinn scheiden, der in schlimmen Mengen auf uns herniederregnet oder gar in deutschen Büros ertüftelt wird. Auch die Chance erkennen, klare deutsche Wörter haben meist die Kraft auf ihrer Seite. Und bald käme der Überraschungseffekt hinzu. Wer zu oft mit Popcorn und Vanilla Fudge gefüttert worden ist, bekommt schließlich Appetit auf Vollkornbrot. Right German. Nothing beats it. Einen Trost haben wir ja. In ihrer Eigenschaft als Reiseweltmeister ist es den Deutschen gelungen, in aller Welt die Zahl der Kellner zu erhöhen, die des Deutschen radebrechend mächtig sind. Na, neugierig geworden? Dann empfehle ich allen das Buch und auch das Hörbuch Speak German von Wolf Schneider. Warum Deutsch manchmal besser ist. Ein sehr fundiertes, kritisches Buch zum Thema, warum so viele dümmliche Anglizismen, wenn man doch klar sprechen kann. Was eine Wahrheit ist, die unter Managern die letzten Monate sehr heftig diskutiert wird, ist die Finanzsprache in der globalisierten Investitionswelt. Man hat herausbekommen, dass viele deutsche Investoren und Anleger sich blöffen und hereinlegen lassen und aus dem Grunde so viel Geld verloren haben, weil die Finanzsprache auf Englisch geführt wird und weil damit Begriffen um sich geworfen wird, die auch Deutsche, die des Englischen sehr gut mächtig sind, überhaupt nicht verstehen können. Bleiben wir beim Thema Phrasen in 80 Phrasen um die Welt von Herrn Wiglaf Droste. Abschied nehmen ist ein bisschen wie sterben. Irgendwie bin ich auch eine Frau. In der Branche saufen sie doch alle. Bei Geld, da hört die Freundschaft auf. Polizei, SASS, Nazis raus im Endeffekt. Hose runter, alles klar, Bargeld lacht im Grunde ja. Und dies ist eine Schere, es ist natürlich die Schere im Kopf. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland und draußen gibt's nur Kännchen. In 80 Phrasen um die Welt, eine Welt, die uns gefällt. In 80 Phrasen um die Welt. Welt. Ein gutes Pilz braucht 7 Minuten. Nichts gegen langes Haar, nur gepflegt muss es sein. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Vergleiche hinken, man hat schon Pferde kotzen sehen. Tschüssikowski kann nicht drauf, bildet Banden nur für Frauen. Aber hallo, subito, starker Tobak sowieso. Bin ich der Himbertoni? Bitte nicht in diesem Ton. Wie soll ich damit umgehen? Nur die Guten sterben jung. In 80 Phrasen um die Welt. Eine Welt, die uns gefällt. In 80 Phrasen um die Welt. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Brüsterchen, da steckt man nicht drin. Ich bin ja sowas von Fix und Foxy. Die sind doch alle vom Stammen nimm. Wut und Trauer, Stalinist, alter Schwede, Linksfaschist. Besser ist das, halb so schlimm, kommt drauf an, wie man's nimmt. Pikus heißt der Waldspecht, sie taugen alle nicht. Die Mauer ist in unseren Köpfen, Schluss mit lustig, hacke dicht. In 80 Phrasen um die Welt, eine Welt, die uns gefällt. In 80 Phrasen um die Welt. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Es hat sich schon mal einer tot gemischt. Ja, wunderbar. In 80 Phrasen um die Welt von Herrn Wiglaf Droste. Sehr schönes Lied, sehr lustig. Ich weiß nicht, Gordon, ob du alle 80 Phrasen richtig mitbekommen hast. Hast du dir einige gemerkt? Oh, ne, das ist mir jetzt schwer gefallen. Einer zum Beispiel, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Polizei ist ASS und draußen gibt es nur Kännchen. Das waren die meine drei Lieblingsphrasen in diesem Lied. Bleiben wir noch kurz beim Thema Anglizismen in der deutschen Sprache und Leute, die die deutsche Sprache sozusagen anglizistisch verschlimmbessern. Zu diesen Leuten gehören, wie wir wissen, Finanzmanager, Topmanager, die selber nicht gut Englisch können oder gerne angeben mit ihren Englischkenntnissen. Letztens erzählte mir ein Kollege, er war in einer deutschen Firma in Stuttgart, hatte ein Praktikum gemacht und er meinte, er wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Die Manager haben untereinander alle Deutsche nur Englisch gesprochen. Und er meinte, manche so ein miserables und schlechtes und wortschatzarmes Englisch, das ihm fast die Tränen gaben, weil er erst eigentlich hingefahren, um Deutsch zu lernen, kommt also in eine deutsche Firma mit internationalem Flair. Und die sprechen da alle Englisch untereinander und er meinte, das war zum Heulen. Solche Phänomene gibt es also in der deutschen Unternehmensdiktatur und da gibt es den Telekom-Chef Herrn Obermann und der wurde zum Sprachpanscher des Jahres erklärt. Extreme Playgrounds gewünscht? Kein Problem. Die Deutsche Telekom hat sie im Angebot und kommt auch sonst an kaum einer englischsprachigen Phrase vorbei. Telekom-Chef René, so heißt er, hat einen ausländischen Namen, René Obermann, wurde deshalb nun vom Verein Deutsche Sprache als Sprachpanscher des Jahres abgewatscht. Der Artikel kommt aus Hamburg. Call and Surf, Comfort, Entertain Installation Services, Business Flat Premium und Shared Cost International. Allesamt Begriffe aus dem Englischen, aber im alltäglichen Gebrauch bei der Deutschen Telekom. Der Verein Deutsche Sprache hat den Telekom-Vorstandsvorsitzenden René Obermann deshalb zum Sprachpanscher des Jahres 2011 gewählt. Die Deutsche Telekom hat ihre Kunden über Jahre hinweg mit englischsprachigen Sprachimporten verärgert, sagte der Vorsitzende des Sprachvereins Walter Krämer am gestrigen Freitag zur Begründung. Nahezu alle Tarife des Unternehmens hätten englische Namen. Der Besuch der Netzseiten der Firma sei eine Schocktherapie im Horrorkabinett der deutschen Sprache. Mit Obermann erhielt nach Ron Sommer, der 1998 unter anderem für Sunshine und Moonshine-Tarife ausgezeichnet wurde, zum zweiten Mal ein Telekom-Chef den Negativpreis. Auf Platz 2 landete Bundesfamilienministerin Christina Schröder von der CDU für den Begriff Equal Pay Day. Jo, meine Damen und Herren. Nach Angaben des Vereins haben sich knapp 5.000 seiner insgesamt 34.000 Mitglieder, zu denen auch Prominente wie Harpe Kerkeling, Dieter Hallervorden, Reinhard May, Nina Ruge oder Jürgen von der Lippe gehören, an der Wahl beteiligt. Deutschland im August 2011. Sprachpanscher sind natürlich immer dann ein Problem, wenn sie Macht und Einfluss haben und einen großen deutschen Konzern beherrschen, von dessen Podium aus sie ihre anglizistischen Missgeburten in die Gegend blöken dürfen. Das ist ein Ärgernis, ein Problem, und die Franzosen haben ja ein Gesetz gemacht gegen solche schädlichen, dümmlichen Anglizismen. In Deutschland traut man sich das nicht, und vielleicht sogar zu Recht, denn Deutschland hat immer wieder Angst, und die Deutschen haben natürlich immer wieder Angst, als Nazis und als deutschtümlerisch und als, überhaupt als faschomäßig dann auch angegriffen zu werden, wenn sie irgendwie ihre eigene Sprache schützen oder auch vor, solch monströsen Aussagen bewahren wollen. So ist das nun mal, und damit müssen wir leben. Jo, Niemandsland, 91.4 FM. We'll be right back. Desde Andalucía saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de Nimbusland de Radio Contrabanda. Es ist Samstag, der 27. August 2011, die aktuellen Katastrophen und kommentierten Meldungen. Da ist zuerst einmal das Thema Brände in Griechenland. Athen, die schweren Waldbrände im Nordosten Griechenlands sind zum Teil unter Kontrolle. Die Situation bleibe aber äußerst gefährlich, das teilte die Feuerwehr am heutigen Samstag mit. In der Region nördlich der Hafenstadt Alexandropolis flammten die Brände wegen starker Winde immer wieder auf. Dörfer sind aber nicht mehr in Gefahr, das sagte der Gouverneur der Region, Herr Aris Glanakidis, im Fernsehen. Miami, der gewaltige Wirbelsturm Irene, hat sich vor der Ostküste der USA leicht abgeschwächt. Das Hurrikanzentrum in Miami stufte ihn in der Nacht zum Samstag, Hochzeit, von der Kategorie 2 auf die Kategorie 1 herunter. Entwarnung gab es aber nicht. Der wegen seiner riesigen Ausmaße in US-Medien als Mammut-Hurrikan bezeichnete Sturm bleibe extrem gefährlich, betonten die Experten. Die Windgeschwindigkeiten im Zentrum des Sturms seien von 160 auf etwa 150 Kilometer pro Stunde zurückgegangen, so hieß es. Mit einer Geschwindigkeit von rund 22 Stundenkilometern bewege sich Irene vor der Küste des Bundesstaates North Carolina nordwärts. Köln. Die Nichtregierungsorganisation Lobby Control fordert die Europäische Kommission auf, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA neu zu organisieren und deren engen Verflechtungen mit Wirtschaftslobbyisten aufzulösen. Die Nichtregierungsorganisation Corporate Europe Observatory CEO veröffentlichte heute eine Studie, nach der 4 Mitglieder des Verwaltungsrates und damit des Leitungsgremiums der Behörde starke Verbindungen zur Nahrungsmittelindustrie haben. Darunter ist ein gewisser Herr Matthias Horst, zugleich Geschäftsführer des Deutschen Spitzenverbandes der Ernährungsindustrie. Was die Herren also gemacht haben, ist wieder mal den berühmten Bock zum Gärtner gemacht. Es ist äußerst bedauerlich, dass Deutschland im EFSA-Verwaltungsrat durch einen Industrielobbyisten vertreten ist, so Nina Katzemich von Lobby Control. Die EFSA ist eine Behörde, die dem Schutz der Verbraucher dienen soll. Es ist für uns ein Widerspruch, dass Nahrungsmittellobbyisten in ihrem obersten Leitungsgremium sitzen. Brüssel. Europa steht vor einem peinlichen Widerspruch. Während die EU-Außenbeauftragte eine gewisse Catherine Ashton den libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi auffordert, sein Volk nicht zu unterdrücken, enthüllt ein offizieller Bericht, dass der exzentrische libysche Führer die Flügel der demokratischen Aspirationen seiner Landsleute womöglich mit Bomben aus europäischer Produktion stürzt. Am Mittwoch hat die EU den Waffenexport gestoppt, nachdem allein 2009 Exportlizenzen für rund 344 Millionen Euro erteilt worden waren. Eine vergleichsweise bescheidene Summe, wenn ihr die im Vorjahr vereinbarten Waffenlieferungen Moskaus an Gaddafi im Wert von 1,5 Milliarden Euro gegenübergestellt werden. Belgische Waffen, um die libysche Bevölkerung zu unterdrücken, hatte zuvor die belgische Zeitung Le Soir getitelt. Das Blatt bezog sich auf militärische Quellen, nach denen die Firma EFSA FN Hestad Gaddafi im Juli 2008 eine umfangreiche Waffenladung verkauft habe. Dazu zählten unter anderem 400 Sturmgewehre, F-2000, 367 Maschinenpistolen P-90, mehr als 22.000 Mörsergranaten und mehr als 1 Million Gewehrkugeln für das 32. Bataillon des libyschen Heeres. Die Lieferung hatte einen Wert von insgesamt 5,3 Millionen Euro. Stuttgart hat Baden-Württembergs Umweltministerin Tanja Gönner von der CDU dringend notwendige Nachrüstungen beim Atomkraftwerk Neckarsulm-Westheim 1 verschleppt. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace berichtete am Mittwoch, dass Gönner seit 2007 einen Antrag des Reaktorbetreibers NBW für Nachrüstungen des AKW vorliegt, die das Unternehmen selbst als zwingend erforderlich und zur sofortigen Vollziehung einstuft. Geschehen sei seither nichts. Greenpeace-Atomexperte Tobias Riedel betonte, das NBW-Papier zeigt klar, dass es seit Jahren erhebliche Sicherheitsmängel in Neckarwestheim gibt. Die Ministerin muss jetzt begründen, warum sie eine verbesserte Sicherheit verhindert hat und das Papier in der Schublade verschwinden ließ. In dem Schreiben vom 5. September 2007 hat der NBW Sofortvollzug für die Sicherheitsmaßnahmen beantragt. Gönner ließ mitteilen, dass das AKW in den vergangenen 30 Jahren kontinuierlich nachgerüstet worden sei. Der Antrag der NBW aus dem Jahr 2007 sei nie verheimlicht worden. Es liege seit November 2007 auch dem Bundesumweltminister vor und so weiter und so weiter. Die Dame redet sich noch nicht mal logisch aus ihrem Schlamassel heraus. Brüssel-Berlin. Futtermittelimporte dürfen nach dem Willen der EU-Kommission künftig auch Gentechnikspuren enthalten. So eine Sauerei. Die EU-Staaten hatten sich darauf geeinigt, dass Futtermittel mit genveränderten Organismen bis zur Nachweisgrenze von 0,1% importiert werden können. Das teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Die Unionsfraktion sprach von einer ehrlichen Festlegung, weil die Realitäten des weltweiten Anbaus genveränderter Pflanzen berücksichtigt werde. Die Linke im Bundestag verlangte dagegen von der EU-Kommission, an einem Grenzwert von 0 festzuhalten. Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft kritisierte, Agrarministerin Ilse Aigner, CSU, habe den Verbraucherschutz den Interessen der Futtermittelindustrie geopfert bzw. zum Fraß vorgeworfen. Die Entscheidung des Städtischen Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit sorgt nach Ansicht der Kommission für EU-einheitliche Standards bei Gentechnikkontrolle und für Rechtssicherheit. Sao Paulo. In Brasilien hat ein Richter den Bau des weltweit drittgrößten Wasserkraftwerks im Amazonasgebiet vorerst gestoppt. Er begründete seine Entscheidung damit, dass Umweltauflagen nicht erfüllt seien. Auch die Finanzierung des umgerechnet etwa 8,5 Milliarden Euro teuren Projekts durch Brasiliens staatliche Entwicklungsbank BNDES wurde mit dem Beschluss vom Freitagabend, gestern, vorerst auf Eis gelegt. Den Haag. Nach der Libyen-Resolution der Vereinten Nationen vom Samstag muss der Internationale Strafgerichtshof ISTGH in Den Haag nun Ermittlungen gegen Machthaber Muammar al-Gaddafi einleiten. Chefankläger Luis Moreno Ocampo und sein Team müssen prüfen, ob der Verdacht auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit und oder Kriegsverbrechen hinreichend begründet ist. Wenn sich genügend Beweise zusammengetragen haben und zusammentragen lassen, ist die Beantragung eines internationalen Haftbefehls gegen Gaddafi der nächste Schritt, bevor schließlich ein Prozess gegen ihn eröffnet wird. Solche Verfahren ziehen sich über etliche Jahre hin. Der wichtigste Präzedenzfall ist die Verfolgung des sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir. Denn wie der Sudan gehört auch Libyen nicht zu den inzwischen 114 Mitgliedern des Weltstrafgerichts, dessen internationaler Gründungsvertrag, das römische Statut vom 1. Juli 2002, in Kraft trat. Dem aus Argentinien stammenden Staatsanwalt Moreno Ocampo, der ist 58 Jahre alt, waren deshalb die Hände gebunden, bis der UN-Sicherheitsrat als höchstes politisches Entscheidungsgremium der Vereinten Nationen, wie schon im Fall al-Bashir, auch zu Gaddafi Ermittlungen beantragt hat. Meine Damen und Herren, ein Kommentar. Das Problem bei diesen internationalen Gerichtshöfen ist natürlich nun, wie im Fall von Libyen in Den Haag, Das Problem ist, dass nur einige Diktatoren und Menschenrechtsverletzer nur manchmal vor diesen Gerichtshof gebracht werden. Es sind immer die Feinde der internationalen Finanzwelt, der NATO und des Großkapitals. Diese Leute werden dann gerne als die Bösen schlechter hingestellt. Die eigenen Diktatoren, die man selber hätschelt, finanziert und auf ihre Völker loslässt, wie zum Beispiel im Moment in Saudi-Arabien, da würde niemand auf die Idee kommen, einen von der Faisal-Clique und aus dem Hause Facht, die ein Apartheidsregime zum Beispiel gegen Frauen installiert haben in ihrem Land, einen von diesen, die Leute in Bahrain haben abschlachten lassen, mit Panzern in die Menge schießen lassen, denen werden natürlich Waffen geliefert. Diese Leute kommen nicht vor das internationale Gericht und die internationalen Gerichtshöfe. Und solange das so ist, können wir nur sagen, der weiße Mann spricht mit doppelter Zunge. Einige sollen bestraft werden, besonders die, auf deren Ölreserven man selber scharf ist, um danach selber andere, vielleicht sogar noch schlimmere Diktatoren und ein noch schlimmeres Gesindel an die Macht zu bringen, das einem natürlich gehorcht. Und sobald diese Schlechter, Menschenfeinde, Folterer gehorchen, gehören sie zu uns, zu den Guten, und kein internationaler Gerichtshof käme jemals auf die Idee, diese Leute auch nur anzuklagen. So sieht es aus. Das ist unsere Niemandsland-Meinung zum Thema Gaddafi vor dem internationalen Gerichtshof. Wir sagen Gaddafi ja, aber bitte, alle anderen auch. Und alle anderen auch, dazu gehören zum Beispiel auch Bush, Cheney und viele andere hohe Regierungsmitglieder aus den westlichen Nationen, die haben foltern, morden und bombardieren lassen. Und das wiederum, meine Damen und Herren, werden Sie sagen, ist natürlich naiv, so etwas zu fordern, das geht natürlich an der Realität vorbei. Aber solange eine solche menschliche Forderung an der Realität vorbeigeht, müssen wir uns fragen, in welcher Welt leben wir eigentlich? Niemandsland, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Berlin, Bundeskanzlerin Angie Merkel von der CDU hat die Sanktionen der Vereinten Nationen gegen die Führung in Libyen begrüßt und Muammar al-Gaddafi zum schnellen Rückzug aufgefordert. Jawohl, Angie ist da wirklich sehr, sehr, sehr engagiert, um diesen bösen Diktator hinter Gittern zu kriegen. Bravo, Angie. Mutig, sehr mutig. Und so mutig wie Angie ist, so feige ist sie natürlich auch oder so angepasst gegenüber allen anderen Diktatoren, denen sie aus der Hand frisst. Themenwechsel. Es geht noch einmal um den Libyen-Krieg. Kritische Berichterstattung über den Krieg in Libyen ist unerwünscht. Das schreibt die Junge Welt in ihrer Online-Ausgabe vom heutigen Samstag, dem 27. Sorge um Reporter von Russia Today und Red Voltaire. Tripolis versinkt im Chaos, wie man weiß. Die Kämpfe um die libysche Hauptstadt halten an und eine klare Übersicht über die Lage fehlt. Die Gefangenenhilfsorganisation Amnesty International warnte am gestrigen Freitag vor schweren Menschenrechtsverletzungen durch die verschiedenen Konfliktparteien. Die Truppen des langjährigen Staatschefs Muammar al-Gaddafi wurden von der in London ansässigen Menschenrechtsorganisation unter anderem beschuldigt, gefangen genommene Jungen im Gefängnis Abu Slim in Tripolis vergewaltigt zu haben. Insgesamt seien während des Konflikts tausende Männer nach ihrer Festnahme durch die Regierungstruppen verschwunden. Auch den Rebellen warf Amnesty International vor, Gefangene unter unmenschlichen Bedingungen festzuhalten und zu misshandeln. So würden 125 Menschen in einer einzigen Zelle eingesperrt. Opfer von Übergriffen wurden auch zahlreiche Immigranten und Immigrantinnen aus dem südlichen Afrika, die beschuldigt wurden, Söldner Gaddafis zu sein. Tatsächlich handelte es sich bei ihnen jedoch um Arbeiter, die lediglich aufgrund ihrer Hautfarbe in das Visier der Rebellen geraten und von diesen mit ihrer Beseitigung oder Hinrichtung bedroht worden seien. Vor diesem Hintergrund wächst die Sorge um ein halbes Dutzend unabhängiger Journalisten, die in den vergangenen Wochen alternative Nachrichten aus Libyen verbreiteten. Der Internetdienst Red Voltaire berichtete, Aufständische hätten während der Evakuierung der im Hotel Rixos in Tripolis festsitzenden Journalisten am Mittwoch versucht, den französischen Journalisten Thierry Messon zu verhaften. Das sei jedoch von Vertretern des Roten Kreuzes verhindert worden. Die Reporter seien von den Helfern dann in das Hotel Corinthia gebracht worden, das in dem von den Rebellen kontrollierten Zonen liegt. Dort stünden sie nun nicht mehr unter dem Schutz der internationalen Hilfsorganisation, das warnte Red Voltaire. Neben Messon befinden sich im Portal zufolge auch seine Mitarbeiter Mahdi Darius Netzam Roya, Mathieu Ozanin und Julien Teil unter den Pressevertretern. Seit mehreren Tagen fehlt zudem jede Spur von Lizzie Fallon, die als Korrespondentin für den russischen Nachrichtensender Russia Today und das iranische Press-TV arbeitete. Ihr Internetblog ist abgeschaltet, ihr Konto beim Kurznachrichtendienst Twitter und ihre Seite bei Facebook sind gelöscht worden. Ob sie dies selbst veranlasst hat oder ob die Abschaltung auf eine Intervention durch die sogenannten Rebellen oder die NATO zurückzuführen ist, bleibt unklar. Am Freitag war ihre Seite unter der neuen Adresse lizzieliberation.dk wieder erreichbar. Fallon soll zu den 36 am Mittwoch in Tripolis befreiten Journalisten gehört haben. Am Freitag kursierten Gerüchte, sie befände sich auf einem der zwei von der Internationalen Organisation für Migration, IOM, gecharterten Schiffe, mit denen am Donnerstag und Freitag insgesamt knapp 500 Menschen aus der Hauptstadt evakuiert wurden. Eine Bestätigung dafür gab es nicht. Es war Arbeit. Schwarz und Teil war Lohn. Die NATO und der Nationale Übergangsrat in Benghazi hatten den staatlichen Medien Libyens in den vergangenen Monaten wiederholt vorgeworfen, durch ihre Berichterstattung über die Aggressionen und die zahlreichen Opfer eine Gefahr für die Zivilbevölkerung darzustellen. Das westliche Militärbündnis begründete so auch die Bombardierung des libyschen Fernsehens Ende Juli. Befürchtet wird jetzt, dass die Rebellen die betroffenen Journalisten zu einer ebensolchen Bedrohung erklären könnten, weil sie sich von der von den meisten internationalen Medien verbreiteten Darstellungen der Ereignisse verweigert hatten. So berichteten seit Beginn des NATO-Angriffskrieges gegen das nordafrikanische Land regelmäßig auch über zivile Opfer, die die bis heute anhaltenden Bombenangriffe forderten. Der französische Reporter Messon hatte etwa über die Unterstützung der Aufständischen durch Spezialeinheiten der britischen und französischen Armee berichtet, was mittlerweile von London bestätigt wurde. Und wie wir vorhin auch hier im Niemandsland behauptet und gesagt hatten, dass ausländische Spezialeinheiten, ausländische Truppen seit Beginn des Bürgerkrieges in Libyen dort aktiv waren, mit Unterstützung natürlich, mit massiver Unterstützung der NATO-Luftwaffe. Auch noch nach dem Sturm auf Tripolis, als fast alle europäischen und nordamerikanischen Medien bereits den Sieg über Gaddafi meldeten, widersprachen die Reporter den Jubelberichten und informierten über anhaltenden Widerstand der Regierungstruppen. Weiter aus Tripolis berichten kann hingegen der Korrespondent des lateinamerikanischen Nachrichtensenders Ronaldo Segura. Am gestrigen Freitag informierte er aus der libyschen Hauptstadt über die anhaltenden Gefechte zwischen Aufständischen und Regierungstruppen. Die Einwohner von Tripolis hätten sich weiterhin in ihren Häusern verbarrikadiert, die Geschäfte blieben geschlossen. Das meldete der Telesur-Korrespondent. Zum Schluss unseres Katastrophenblocks noch die Sonntagsfrage. Die Sonntagsfrage natürlich seit Jahrzehnten immer die gleiche. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre? Da entfallen auf die CDU, CSU 34% der Stimmen. Auf die SPD 27, auf die Grünen 21, auf die Linke 7 und auf die FDP nur noch 5. Knapp über die 5%-Hürde gesprungen. Das hieße, es gäbe eine Mehrheit von 48% für SPD und Grüne und eine Mehrheit von 55% für SPD, Grüne und die Linke, falls man eine solche Koalition überhaupt in Betracht zieht. In Frage käme auch eine große Koalition oder eine schwarz-grüne Koalition mit CDU und Grünen. Die hätten nämlich zusammen ebenfalls 55% der Stimmen. Wie groß ist Ihr Vertrauen, dass Bundeskanzlerin Merkel die Entwicklung einer neuen Wirtschafts- und Finanzkrise verhindern könnte? Da sieht es nicht gut aus für die Merkel. Groß sagen nur 22%, gering meinen 55%, die große Mehrheit und überhaupt kein Vertrauen in Merkels Fähigkeiten, diese Krise zu meistern, das haben 20%.

Das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich 4,5 Minuten in der Küche schufte. Nein, nein. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich 4,5 Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal. Ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv. Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um. Das war die Stimme von Loriot, ein, würde ich sagen, in Deutschland allgemein bekannter Sketch Gordon, oder? Ja. Das Ei von Loriot. Wie findest du Loriot? Ja, der hat mir gefallen, auf jeden Fall. Geh mal ein bisschen näher ans Mikro, so ins Zentrum des Mikros sprechen. Du kannst ja das auch verstellen. Okay. Ja. Letztens schrieb ein Journalist in El País, das war glaube ich vorgestern, in einem Nachruf auf den großen deutschen Humoristen, dass jedes Kind in Deutschland mindestens einen Sketch von Loriot kennen würde. Würdest du das auch bestätigen, dass in Deutschland jeder Mann und jedes Kind und jede Frau Loriot kennt? Ja, davon gehe ich aus. Der hat ja nun auch weit über 50 Jahre Zeit, sich bekannt zu machen, besonders durch das Fernsehen. Hast du einen Lieblingssketch von Loriot? Ja, mein Lieblingsfilm ist Octopussy und die Zeichentrick-Sachen gefallen mir auch ziemlich gut. Ja, Octopussy ist ja ein Film von einem alten Sohn mit einer noch urälteren Mutter, die völlig steif und verklemmt ihr kleinbürgerliches Leben führen. Wir gucken gleich mal, wir werden gleich etwas zur Biografie von Loriot sagen. Der große legendäre Humorist Loriot ist also tot. Es gibt einen kleinen Bericht zu diesem Thema hier im Niemandsland. Für seine Fans war er der größte Komiker aller Zeiten. Sein Werk ist umfangreich und hat Generationen von Deutschen zum Lachen gebracht. Über das Erfolgsgeheimnis von Vico von Bülow alias Loriot ist viel gerätselt worden. In seinen Zeichnungen, seinen Fernsehsketchen und Bühnenprogrammen verstand er es, den Alltag der Menschen in witzige Episoden zu verpacken. Dabei hat er die Menschen sehr genau studiert, hat sie parodiert und ihnen einen Spiegel vorgehalten. Dabei waren seine Übertreibungen immer dicht an der Realität, aber niemals bösartig. Das menschliche Verhalten hat sich in den Jahren nicht grundlegend verändert. Sicher auch ein Grund, warum Loriot vom Anfang bis zum Ende seines Schaffens Erfolg hatte. Warum der 1923 in Brandenburg an der Havel geborene Vico von Bülow sich Loriot genannt hatte, erzählte er im Jahr 2006, als ihm in München das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde. Erklären Sie es nochmal. Ich kann es gar nochmal sagen. Und die Bülows haben im Wappen einen Vogel. Dieser Vogel ist der Piroler. Der Piroler ist auf Französisch Loriot. Loriot wurde mit zahlreichen Film- und Fernsehpreisen ausgezeichnet. Schon zu seinen Lebzeiten wurde sein künstlerisches Werk wie hier in Berlin ausgestellt. In der bereits 2007 verstorbenen Evelyn Hamann fand er eine ideale Partnerin für seine Auftritte. Die Knollnasenmänner waren sein Markenzeichen. Loriot starb am 22. August in Ammerland am Starnberger See an Altersschwäche. Er soll im engsten Familienkreis bestattet werden. Ja? Was machst du da? Nichts. Nichts? Wieso nichts? Ich mache nichts. Gar nichts? Nein. Überhaupt nichts? Nein, ich sitze hier. Du sitzt da? Ja. Aber irgendwas machst du doch. Nein. Denkst du irgendwas? Nichts Besonderes. Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gingest. Nein, nein. Ich bringe dir deinen Mantel. Nein, danke. Aber es ist zu kalt ohne Mantel. Ich gehe ja nicht spazieren. Aber eben wolltest du doch noch. Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe. Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst. Gut. Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest. Nein, schaden könnte es nicht. Also was willst du denn nun? Ich möchte hier sitzen. Du kannst einen ja wahnsinnig machen. Ach. Ja, einer der sympathischen Sketche von Loriot, der große Meister des deutschen Humors, der größte Humorist der Nachkriegszeit und der bekannteste in ganz Deutschland, Loriot. Ich schlage vor, noch etwas Repräsentatives von Loriot zu hören. Etwas, was ich hier in der Radiosendung nicht bringen kann, ist mein Lieblingssketch, das Bild hing schief. Ich weiß nicht, ob du diesen Sketch kennst, Gordon. Loriot spielt eine Art Vertreter oder Geschäftstyp, der wird in ein Herrschaftshaus geführt, kommt in ein Zimmer und nimmt da Platz. Das Zimmer ist schön, so kleinbürgerlich und nein, großbürgerlich eingerichtet. Und dann sieht er, an der Wand hängt ein Bild schief. Und innerhalb von anderthalb Minuten verwüstet er das ganze Zimmer. Er bückt sich, ein Schrank kippt um, er stolpert über seine Füße, über den Teppich. Nach anderthalb Minuten kommt das Hausmädchen wieder ins Zimmer und meint, die Herrschaft empfängt jetzt. Und da findet sie Loriot inmitten der Trümmer dieses Zimmers liegen und er sagt einfach nur, das Bild hing schief. Das ist ein sehr toller Sketch von Loriot. Die Jodelschule ist natürlich auch sehr gut. Die werden wir uns jetzt anhören. Loriot, die Jodelschule. Wir wollen versuchen, die bisher erarbeiteten Grundmotive des Erzherzog Johann Jodlers frei vorzutragen. Bitte, Herr Dr. Sudermann, Hollerie. Hollerie, die Dudel. Dudel, Jö, Jö. Herr von Lilienkron, Hollera. Hollera, die Dadel, Do. Danke. Frau Hobbenstedt. Hollera, da Hollerie. Hollerie, die Dudel, du. Du dödel die. Hollerie, du dödel du. Du dödel die. Im ganzen Satz. Holleröde, dudel dö. Du dödel die. Dö, dudel dö ist zweites Futur bei Sonnenaufgang. Hollerie, du dödel do. Die dudel dö. Du dödel die. Hollahi. Hollerie. Hollerie, dö, die. Du dödel. Du dödel die. Und alle bitte. Hollerie, du dödel die, diri, diri, dudel dö. Danke, das war's für heute. Wir sehen uns wieder am Donnerstag um 15.30 Uhr. Das war die Jodelschule. Jetzt du mal, Gordon. Hollerie, du dödel die. Oi, hollerie, du dödel die. Du dödel du. Da dödel dudel dö. Da. Der Humor von Herrn Loriot. Wir trauern natürlich um den großen Meister und wünschen ihm einen humorvollen Aufenthalt in den ewigen Jagdgründen. Möge er uns bis in alle Ewigkeit von einer Wolke herab zu lächeln und zu jodeln. Loriot. Sie hören Niemandsland, Sie hören eine Freistimme in einer wenig freien Welt. Mittlerweile sind wir in die letzte halbe Stunde unseres heutigen Programms eingetreten. Charlotte Roche, wer ist das eigentlich? Sie sieht wirklich nett aus, sie ist freundlich und Charme hat sie auch. Aber nur deshalb ist Charlotte Roche nicht einem Millionenpublikum bekannt geworden. Das hat die 33-Jährige durch intelligente Wortspiele und ihre Lust am Provozieren erreicht. Ihren ersten Erfolg hatte Roche nach abgebrochener Schulkarriere Ende der 90er Jahre als Moderatorin beim Musikkanal Fever. Die Zeitung Die Woche lobte zu dieser Zeit ihren Wortsport auf höchstem Niveau. International bekannt ist Roche vor 3 Jahren durch ihren Roman Feuchtgebiete geworden. Die Themen des in großen Teilen autobiografischen Buches sind spezielle Sexpraktiken, Prostitution und Körperhygiene. Naja, schon als Jugendliche hat Roche die Provokation geliebt. Zitat: Manchmal habe ich auch wochenlang nicht geduscht, sagte Roche. Ich wollte die Leute ärgern, testen, ob die Liebe aufhört, wenn man sich nicht anpasst. In ihrem neuen Buch Schoßgebete verspricht die verheiratete Mutter einer Tochter wieder Tabubrüche. Das Thema dieses Mal: Sex in der Ehe. Das Buch kam am vergangenen 15. August in die Läden. Roches Roman lässt keinen kalt, das verspricht der Verlag. Und, verehrtes Publikum, die Verkaufszahlen, die habe ich hier vor mir liegen. Charlotte Roche ist mittlerweile schon Nummer 1 in der Bestsellerliste des Spiegels unter Belletristik. Schoßgebete, erschienen bei Piper, für 16,99 Euro zu haben. Und als Kurzinformation die Geschichte einer Großstadtneurotikerin mit autobiografischen Zügen. Das heißt schon ein Bestseller. Hören wir uns doch einmal ein bisschen etwas an von dieser jungen Dame. Und musste mir dann krampfhaft beim Schreiben eigene Wörter ausdenken, weil ich die gar nicht hatte. Hat mir keiner beigebracht. Perlenrüssel beispielsweise für Klitoris fand ich ein bisschen daneben. Ist ein sehr männlicher Begriff, oder? Ach so, der Rüssel? Ja, sicher. Nee. Ja, aber eine Sau hat auch einen Rüssel. Und dann ist es wieder weiblich. Okay, darauf können wir uns einigen. Es geht um diese 18-jährige Helen. Ja. Also eine Frau, die in Bezug auf Sex, auf Sekrete, auf Blut, auf alle möglichen Körperausscheidungen grenzenlos ist, aber gefangen in ihrer Einsamkeit, in ihrem Bedürfnis nach Liebe. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen oder hängt es zusammen? Also mir ist ganz wichtig, dass man nicht, wenn man das liest, denkt, ja, die hat eine schlimme Familiengeschichte oder hatte traumatische Erlebnisse und deswegen ist sie so pervers mit ihrem Körper. Darum geht's gar nicht. Ich hatte als erstes eine Heldin, die ganz mutig und tapfer ist, aber auch für mich eine Heldin, also ein Vorbild auch für mich. Ich habe nicht alle Sachen gemacht, die die da macht, sondern die hätte ich gerne mal gemacht. Also so eine Heldin ist das, die ich auch bewundern kann für ihren Mut. Und ich wollte, dass die auch menschliche Aspekte hat und nicht nur so ein sexueller Terminator ist, der uns allen vormacht, was man alles mit seinem Geschlechtsorgan machen kann, dass man dann denkt, ja, so cool bin ich halt nicht, sondern dass die auch menschliche Züge hat und eine traurige Familiengeschichte. Also auf der einen Seite Dinge, mit denen man sich auch identifizieren kann und ja, dann vielleicht näher an sie rankommt ja, oder sich traut, auch andere Sachen zuzulassen. Ja, genau so. An sich. Aber warum ist es Ihnen so wichtig, uns da in alle Körperöffnungen von Helen reingucken zu lassen, alles das auch zu riechen, zu schmecken, was man oder viele von uns vielleicht gar nicht so gerne riechen und schmecken wollen? Ja. Warum wollten Sie das, dass wir das tun, aber wenn wir es lesen? Also das, erstmal muss ich mal sagen, es gibt ja viele Leute, die zu mir jetzt sagen, lass mir bitte meine Tabus. Und dann sage ich, ich lasse dir die gerne. Also ich will nicht wie eine Künstlerin so eine Kunstaktion hier und jedem das ins Gesicht wischen und ins Gesicht schreien. Wenn jemand sagt, das ist kein Thema für mich, ich will mich damit nicht beschäftigen, dann gerne, bitte. Ich habe dafür absolutes Verständnis. Aber für mich war das wichtig, basierend auf so Werbung im Moment, so, wo so geworben wird für Slip-Einlagen, die parfümiert sind, wo Frauen rumlaufen und sagen, man muss abends noch frisch geduscht riechen, wie am Morgen. Also das sind so Aufgaben, die uns gestellt werden. Das ist unmöglich, das hinzukriegen. Und darauf basierend habe ich eine Heldin erfunden, die praktisch mit weiblichen Körperflüssigkeiten Skulpturen baut. Mhm. Und voll dahin geht, wo wir überhaupt nicht uns trauen, uns überhaupt hinzudenken. Ja, also das Ganze auf die Spitze getrieben, ja, übertrieben auch, ja, damit man vielleicht sich auf dem Mars einpendelt, ja, letztlich, womit man druckfrei leben kann. Ja, genau, um auch einfach zu zeigen, wie bescheuert wir eigentlich sind, ja, mit unserem Körper. Ja, natürlich fragt man sich immer, wie viel Charlotte ist in der Helen und auch gerade mit 18, Sie haben vorhin schon gesagt, das bin jetzt nicht unbedingt ich. Ja. Unter welchem Druck stehen Sie noch? Die Beispiele, die Sie da anführen, beispielsweise Enthaarung. Ja. Man weiß ja von Ihnen, Sie sind als Diva-Moderatorin mal mit ärmellosem Kleid, aber Haaren unter den Armen aufgetreten. Hm. Da kamen, glaube ich, im Wesentlichen lustigerweise von Frauen die Proteste. Ja, leider. Und das heißt, auch Charlotte Roche ist davon jetzt nicht frei. Auch Sie, Sie kennen diesen Druck und beugen sich dem auch manchmal. Diese ganzen Themen, mit denen ich mich beschäftige, dass dieser Rasurzwang, nur um ein Beispiel zu nennen, aber auch dieser Hass auf den eigenen Körpergeruch, auf den menschlichen Körpergeruch, das ist nicht so, dass ich da so frei bin und jetzt völlig. Wie man es auch nimmt, die junge Dame stößt in ein Feuchtgebiet vor, das vielleicht vielen nicht sehr appetitlich erscheint. Vor allen Dingen vielleicht nicht unseren Hörerinnen und Hörern, die jetzt gerade beim zweiten Frühstück sitzen. Aber es ist menschlich und alles Menschliche ist hier und nichts Menschliche ist uns fremd. Hast du das Buch einmal gelesen von Charlotte Roche? Nee, habe ich nicht gelesen. Aber das Hörbuch hast du irgendwo, ne? Das Hörbuch habe ich noch reingehört, ja. Ja, und? Ja, schon abstrakt. Abstrakt ist gut. Ich würde sagen, sehr konkret, oder? Gut, Frau Charlotte Roche. Roche wird das ausgesprochen. Ich habe es französisch gesagt, Roche, aber es wird Roche ausgesprochen. Wer also Lust hat, mehr über diese junge Frau zu erfahren, beziehungsweise ihre Bücher zu lesen, es gibt mittlerweile das zweite Buch, Schoßgebete. Auch ein lustiges Wortspiel. Es heißt Schoßgebete und nicht Stoßgebete. Achtung, hier ist nichts kaputt, sondern das ist die Musik, ja? Also hört gut zu. Premium-Kunde profitieren Sie auch von den Vorzügen unserer Gutenberg-Lounge. Bei Kaffee Latte und Sloterteig-Pastetchen im dritten OG die Wissensflat zum Nulltarif genießen. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Bücher zu Frau Charlotte Roach gibt es natürlich auch jede Menge kritischer Stimmen, die sich zu ihrer Art zu schreiben und sich zu ihrer Art über Sex zu schreiben äußern. Alice Schwarzer ist eine der vielen Kritiker und Kritikerinnen, die Charlotte Roach in einem offenen Brief direkt angreifen. Alice Schwarzer schreibt und behauptet, die Autorin würde in ihrem Roman Schoßgebete ein Oma-Beziehungsmodell propagieren. Offenbar hat Roach ihre neue Gegnerin perfekt bei den erprobten Reflexen gepackt, das sagt der Spiegel dazu. Es geht darum, dass Alice Schwarzer sagt, das Buch würde vom Verlag mit Sex beworben, es kämen aber nur, wie Alice Schwarzer schreibt, nur ein paar Seiten, nur auf 11 Seiten würde explizit über Sex geredet. Wir wollen ja nicht kleinkariert wirken, das sagt Christian Buß im Spiegel Online. Wir wollen nicht kleinkariert wirken, aber wir haben da jeweils mindestens 20 explizite Seiten über die unterschiedlichsten Sexualpraktiken gelesen. Über Fellatio, über Analsex, über einen flotten Dreier. Aber durch die Brille der Betonfeministin, sie meint natürlich Alice Schwarzer, gilt all das wahrscheinlich nicht als Liebesakt, sondern als reine männliche Unterdrückungsmaßnahme. Hoho, Achtung, hier schreibt also ein Mann über das, was eine Frau schreibt und was eine Frau dazu sagt. Womit wir mitten in Roachs Roman wären, eine Reflexion auf das Leben einer modernen Selbstoptimiererin, die zwischen Emanzipation und klassischer Zweierbeziehung, zwischen Triebentfesselung und Bioküche den perfekten Lifestyle sucht. In einer höchst interessanten Stelle, wo sich die weibliche Hauptfigur Gedanken macht über Lust und Leid, über Korrektheit und Unkorrektheit von Analverkehr, heißt es, mein Frauenbewegungshirn redet mir mit dem Schwanz meines Mannes im Po ständig aus, dass das geil sein kann, währenddessen redet mein Enddarmausgang mir ein, dass das sehr wohl sein kann. Wem soll ich denn jetzt glauben? Meine Damen und Herren, was sollen wir davon halten? Ich würde sagen, das ist die Knallsatire einer pornografisierten, einer überpornografisierten Gesellschaft, die nicht mehr weiß, wohin mit ihrer ganzen dollen sexuellen Freiheit. Vor lauter Kaka, Pipi und Pimmelschreien weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll, um die anderen Kaka, Pipi, Pimmelschreier noch zu übertonen. Das ist das Niveau, das im Moment in der durchpornografisierten, aber immer weniger freien Welt herrscht. Dazu noch selber etwas zu sagen, fällt mir eigentlich schwer. Lassen wir die Kontrahenten selber noch einmal sprechen. Anus fordert Alice heraus. So kann man das Duell im Körper der Romanheldin vielleicht auf den Punkt bringen. Und Schwarzer lässt sich nun tatsächlich von der Romanfigur bzw. von Roach aus der Reserve locken. In dem offenen Brief teilt die Emma-Herausgeberin ordentlich gegen die ehemalige Freundin Roach aus. Es wäre fatal, so Schwarzer, wenn deine Leserinnen deine verruchte Heimatschnulze über Sex und Liebe für ein Rezept halten würden. Gut, wer Lust hat, sich in diesem Thema, in diesem pornografisierten, überpornografisierten Thema zu vertiefen, der kann das machen. Lest das Buch von Charlotte Roach, freut euch über diese Entfesselungen und dann, wenn ihr wollt, lebt ein besseres Leben als diese junge Dame. Sie ist vielleicht nicht fähig dazu. Und vor allen Dingen, benutzt nicht so viel Zoten und sprecht eigentlich mehr zärtlich, mehr freundlich und mehr liebevoll über Sex. Das ist unsere Empfehlung hier aus dem Niemandsland. Ständig auf den Busen, hab hin und wieder mal ganz gut besuchte Blusen. Auf halber Strecke zwischen Kuscheltuch und Rheumadecke, zwischen ersten Küssen und dann dauernd Blutdruck messen müssen. Kein sexy Ding mehr, aber Spaß daran wie noch nie. Ich glaube, ich bin irgendwie so ein bisschen dazwischen. Nur ein bisschen dazwischen. Noch könnte ich mich verändern und ganz von vorne anfangen. So ein völlig neues Leben mit ungewissem Ausgang. Ich könnte mich neu verlieben und könnte Lieder drüber schreiben. Doch so wie es gerade aussieht, wird es wohl bei dem hier bleiben. Auf halber Strecke zwischen Kuscheltuch und Rheumadecke, zwischen ersten Küssen und dann dauernd Blutdruck messen müssen. Kein sexy Ding mehr, aber Spaß daran wie noch nie. Ich glaube, ich bin irgendwie so ein bisschen dazwischen. Und welchen Mann wär ich jetzt im besten Alter? Oh, für Kevin zu alt und noch zu jung für Walter. Zwölf Jahre Niemandsland. Zwölf Jahre eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Nicht jung, nicht alt, irgendwie so ein bisschen dazwischen. Ja, das ist weiblich, ledig 40, Frau Ina Müller. Auch ein Lied aus der Sammlung Gordon. Ja, Gordon, wir befinden uns so langsam am Ende unseres Programms heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen, hier ein bisschen zuzuhören und ein kleines bisschen mitzumachen. Ja, war sehr toll. Möchtest du jemanden grüßen vielleicht, der uns dann über Internet hören kann? Also, ja, ich würde meine Familie gern grüßen aus Deutschland. Mein Vater, den Wolfgang und die Ruth, die sitzen jetzt zu Hause. Gut. Jo, dann, Gordon, wünsche ich dir noch ein paar tolle Tage hier in Barcelona. Ja, vielen Dank. Was steht denn noch auf dem Programm die nächsten Tage, was du gerne sehen oder machen möchtest? Ich lasse mich ganz überraschen. Wir wollten noch mal in den Zoo gehen, uns ein bisschen angucken und dann die Gaudi-Kirche und den Park vielleicht. Den Parcuel, ne? Genau. Auch von Herrn Gaudi. Gut, dann viel Spaß und vielen Dank fürs Hiersein und Zuhören. Tschüss. Ja, ciao. Wir, meine Damen und Herren, verabschieden uns jetzt schon aus dem heutigen Niemandsland. Es war schön, mit Ihnen unsere zwei Stunden zu verbringen. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen. Es gab allerlei Unterhaltsames, Lehrreiches, Erstaunliches, Verblüffendes, Verrücktes, Durchgeknalltes, Nüchternes, Ernüchterndes, Enttäuschendes, aber auch ein bisschen Hoffnung in dieser doch so schrecklichen Welt. Wir wissen, neue Kriege, die wir nicht verhindern konnten, neue Gemeinheiten, die wir nicht aufhalten können. Aber was wir können, ist zumindest diejenigen, die uns diese Kriege immer wieder aufhalten, zumindest zu beschämen, anzuklagen und beim Namen zu nennen. All die Waffenhändler, all diese am Elend anderer Menschen sich reich und fett verdienenden Herrscher dieser Welt. Ihnen allen wünschen wir das Schlimmste an den Hals. Tschüss, ade, adios, bis nächsten Samstag, sagt euer Detlef Jeskatz. Yo, agur, halten Sie die Ohren steif. Hier oben weht ein rauer Wind, keiner hört uns, wenn wir traurig sind. Gott, wenn du mich hörst, sag mir, ob es ein Himmel gibt für Banker. Hier oben weht ein rauer Wind, keiner hört uns, wenn wir traurig sind. Ich verkauf noch dieses Wertpapier, mach den Computer aus und spring aus dem Fenster. Wieso immer ich? Ihr kehrt die Fakten unter den Tisch. Kinder fallen im Irak, meine Aktien etwa nicht. Ich sitz heulend in der Lobby, denn mein Hemd ist verdreckt und die Suite im Hilton ist wieder vom Präsidenten besetzt. Die Nutten lieben mich nicht wirklich, glaub, die lügen mich an. Und meine Sekretärin betrügt mich mit ihrem Mann. Denk mal darüber nach. Der einzige Mensch, der mich in diesen Zeiten von meinem Leid ablenkt, ist Mario Barth, ihr selbstsüchtigen Pisser. Wieso schlaucht ihr bei mir? Die Kinder in Taiwan können das Geld besser gebrauchen als ihr. Meine Frau hat auch keinen Job und ist trotzdem glücklich. Wann macht die Schmarotze euch nützlich? Habt ihr schon mal was gespendet? Ja, ich schon. Wer ist jetzt dekadent? Ich würd doch weiterkämpfen, nackt bis auf den letzten Benz. Und wenn das Ghetto brennt, dann heult ihr rum, ihr Mimosen. Denkt ihr, wir haben keine Probleme hier oben? Hier oben weht ein rauer Wind, keiner hört uns, wenn wir traurig sind. Gott, wenn du mich hörst, sag mir, ob es ein Himmel gibt für Banker. Hier oben weht ein rauer Wind, keiner hört uns, wenn wir traurig sind. Ich verkauf noch dieses Wertpapier, mach den Computer aus und spring aus dem Fenster. Draußen lauert der Pöbel, sie wollen mein Haus und mein Gut. Mit Missgabeln und Fackeln aufgebracht und blau wie mein Blut. Und die Arbeitslosen wollen sich nicht bücken zur Spargelsaison. Von Urlaub dabei haben die doch schon gut Farbe bekommen. Und ich racker mir den Arsch ab, hab mein Leben verpasst. 20 Jahre schon am Sitzen und ich red nicht vor Knast. Das ist wieder mal typisch deutsch, diese unlockere Art. Ihr habt keinen Bock auf Irak, zieht mal einen Stock aus dem Arsch. Und ich sag es dir, mein Bruder, trau kein. Vielleicht ist der Champagner Pumpeleger Schaumwein. Sie nahmen uns die Sklaverei. Und jetzt auch noch die Twin Towers. Wie lange soll der Weg durch dieses Labyrinth dauern? Wir schenken denen die Bibel und die werden aggressiv. Diese Wasserbauchkinder verderben mir den Appetit. Das ist die neue Welt, ihr werdet am Zoll gestellt. Tut uns leid, das Boot ist voll mit Geld. Wir waren jung und waren glücklich, doch vor allem waren wir nackt. Die Welt verändern nützt nichts, weil es hat ja nicht geklappt. Hier oben weht ein rauer Wind, keiner hört uns, wenn wir traurig sind. Gott, wenn du mich hörst, sag mir, ob es ein Himmel gibt für Banker. Hier oben weht ein rauer Wind, keiner hört uns, wenn wir traurig sind. Ich verkauf noch dieses Wertpapier, mach den Computer aus und spring aus dem Fenster. Ich kotze fürchterlich seit 2 Tagen. Wie kann mein König bloß ne Bürgerliche heiraten? Ich verliere die Hoffnung. Wird mein Goldesel jemals wieder scheißen? Er krepiert an Verstopfung. Ich erschieß mich, sobald der letzte Euro verdient ist. Ein Blick auf den Aktienkurs, schon hab ich Neurodermitis. Man sollte Scheiben wischen, den Schlauch an den Arm amputieren. Wenn sie an Ampeln ungefragt unsere Ferraris polieren. Ihr zerkratzt den ganzen Lack, wie rücksichtslos. Die Schiffsschraube meiner Yacht sagt ein Flüchtlingsboot. Und ich schmeiße einen Huni ins Meer. Fifi kläfft wie besessen, dafür verklage ich ihren Hundefriseur. Wie der Staat verschenkt meine Steuern. Ich war auf Ghetto-Safari und sah das Elend, das wir Peter Hartz verdanken. Sozialschmarotzer, die am ersten auf den Straßen tanzen. Hier oben weht ein rauer Wind, keiner hört uns, wenn wir traurig sind. Gott, wenn du mich hörst, sag mir, ob es ein Himmel gibt für Banker. Hier oben weht ein rauer Wind, keiner hört uns, wenn wir traurig sind. Ich verkauf noch dieses Wertpapier, mach den Computer aus und spring aus dem Fenster. Ich will lieber